So, jetzt geht's los zur Zettelwirtschaft Minigolf Challenge 2015 am Tag des Minigolf. Einen wunderschönen guten Tag. Ja, servus. Der Eldrick Tont, da ist er ja. Grüß dich. Man nennt mich auch den Tiger Woods Schwabings. Die Zettelwirtschaft. Herr Ober, ich glaube, ich nehme heute mal Skurril. Anwaltsbelehrung im Grünen. Du sollst nicht über den Schläger klagen, du sollst mich nicht als Kläger schlagen. Es bereitet dir zwar Gaudi, Rolf, doch spielst du wie ein Rowdy Golf. So, also wir sind jetzt hier beim Minigolf. 18 Bahnen. Hast du gezählt? Ja. Bahn 18. Wir fangen aber bei 1 an, ne? Ist ja sozusagen klassischer Minigolfkurs. Ich sehe hier Aladdin rumhüpfen und wir befinden uns auf einer Schwarzlicht-Minigolfbahn. Also mehr Adventure-Golf. Naja, Adventure-Golf ist ja ganz anders eigentlich. Das hat der Adventure-Golf bildest du ja die Landschaft eigentlich nach. Aber Schwarzlicht ist ja keine Landschaftsnachbildung, oder? Das ist naja. Wie wollen wir es denn nennen? Szene-Minigolf, Trendy-Minigolf, Hipster-Minigolf. Jetzt ist hier 1001 Nacht-Minigolf. Das erinnert mich immer an einen Pornofilm. Ja, komisch, oder? Wir sind unten schon an der Bowlingbahn vorbeigekommen und das erinnert mich ehrlich gesagt immer an den Big Lebowski. Auch wenn der nichts mit Minigolf oder Golf überhaupt zu tun hat. Aber weißt du, in welchen Filmen zum Beispiel die auch so richtig mal ordentlich Bälle durch die Gegend holzen? Tin Cup? Oder? Oh Brother, Where Art Thou? Du hast dich scheinbar informiert. Mir scheint, du bist vorbereitet. Also die krasseste Szene finde ich eigentlich immer noch bei Fight Club, wo sie auf der Veranda stehen, in einem stockbesoffenen Zustand, die volle Kanne die Bälle durch die Gegend holzen. Oder bei Mesh, wo sie am Rande dieses Minenfelds stehen und mit der dicken Bertha Golfbälle ins Minenfeld holzen und jede Explosion ist ein Treffer. Worum geht's bei Mesh? Mesh ist so im Spiel im Koreakrieg, so ein Anti-Kriegsfilm aus den frühen 70er Jahren dürfte das sein. Gab es da noch eine ganze Fernsehserie darüber? Das ist so ein Armee-Rotkreuz-Verwundeten-Sanitätscamp und die machen halt eigentlich jede Menge Blödsinn. Das ist schon ein bisschen auf Klamauk getrimmt, hat aber einen ziemlich ernsten Hintergrund einfach. Fangen wir an, oder? Ja, fangen wir an. Also, wir stehen. Jeder mit einem Schläger bewaffnet. Zum ersten Mal live. Hier Zettelwirtschaft begibt sich in das, wie sagt man so schön, in die Action. Zettelwirtschaft auf Abwägen. Zur Minigolf-Challenge. Und was haben wir hier? Eine Punktekarte. Sollen wir unsere Namen draufschreiben? Nee, ich weiß meinen Namen. Der Name ist Eldrick Tont, oder? Das hatten wir ja vorher schon geklärt. Ja, das musst du aber unseren Hörern noch erklären. Das ist der richtige Name von Tiger Woods. Also der richtige Eldrick Name. Wie? Tont, meine ich. Und wie kommt er von Tont auf Woods? Nee, Eldrick Tont Woods heißt er. Ah, okay, gut. Ich denke, wenn ich mir die Maße anschaue, dass wir uns auf einer eher einer Miniaturgolfbahn als auf einer Minigolfbahn befinden. Oh Gott, ich sehe schon, du bist echt gut. Die sind nämlich von der Breite her, würde ich jetzt mal auf hier knappe eher 70 wie 90 Zentimeter schätzen. Ich fange jetzt mal an. Ja. So. Schön galant holt er aus, macht sich bereit. Ja, ich glaube, hier ist sowieso alles egal. Hier ist so dunkel, hier sieht dich eh keiner. So, also Bahn 1, die Pyramiden. Drei pyramidenförmige Hindernisse und ich hole jetzt mal aus und dann schauen wir mal, ob ich mich ärgere oder nicht. Da! Aber muss ich jetzt zurück oder nicht? Na, ich würde sagen, das ist zumindest soweit den Teil vom Hindernis überwunden, dass wir das schon gelten lassen können. Aber du darfst den, glaube ich, weglegen. Hast du auch in der Vorbereitung hier Schlag den Raab spielt Pit-Putt gesehen? Nee, habe ich leider nicht. Also die haben irgendwie ganz am Anfang mal Schlag den Raab Pit-Putt gespielt, was ja eine Variante von Minigolf ist. Und Stefan Raab hat überragend gesiegt. Und es war dabei der Vorsitzende des Deutschen Pit-Putt-Verbandes, der genau die Regeln erklärt hat. Und ich glaube, wir verstoßen gerade dagegen. Aber ich mache jetzt trotzdem mal weiter. Ich bin jetzt am dritten Hindernis, die dritte Pyramide. Und ich hoffe jetzt hier mit zwei Schlägen einlochen zu können. Ah, schon wieder daneben. Leider nein. Aber wenn du sagst Pit-Putt, Pit-Putt ist doch eigentlich das Minigolf auf der Tischtennisplatte oder wie so beim Billard, oder? Haben die dieses gespielt oder haben die hier auch so wie wir jetzt? Nee, die haben richtig Pit-Putt auf so einer, es ist nicht wirklich Tischtennisplatte, aber es sind Tische halt. Ja. Okay. So, der Jens versucht sich am dritten Schlag auf der ersten Bahn. Das war knapp. 6 Schläge hast du gebraucht? Ja, es ist eine Schande ist es. Ich hoffe, dass du mich jetzt hier nicht deklassierst vor den ganzen Zuhörerinnen und Zuhörern. Na, zum Glück sind wir hier wenigstens allein. Ja, und es ist dunkel. Also selbst wenn jemand hier wäre, würden sie uns vielleicht im Hellen nicht erkennen. Ich glaube, dass das hier der Darkroom der Minigolfer ist. So, schauen wir mal, ob ich mich da besser anstelle. Oh, elegant. Am zweiten Hindernis hängen geblieben, übers dritte hinaus und auf die Ziellinie schon gekommen. Der Wastler hat es echt mit zwei Schlägen geschafft. Zwei Schlägen, ja. Ich glaube, das zum Schluss war so ein Rimdance, oder? Wenn er so einmal ums Loch rumkullert, bevor er reinfällt. So, wir können ja mal so lange mal ein paar grundlegende Sachen hier vorneweg klären. Also Minigolf ist ja sowieso eigentlich nur die Sammelbezeichnung für verschiedenste Kleingolfarten wie Miniaturgolf, Kobi-Golf, Sterngolf, Filzgolf und eben Minigolf. Swing-Golf. Wobei Swing-Golf, glaube ich, ohne Bahn gespielt wird, oder? Richtig, genau. Zählt aber auch zu diesen Minigolf-Sportarten. Und Swing-Golf hat sich entwickelt aus dem französischen Maille-Paille. Oder Englisch Pall Mall. Richtig, genau. Hat aber nichts mit der Zigarettenmarke zu tun. Ich habe leider keine Verbindung finden können. Ja, ich denke, es ist wahrscheinlich einfach bloß den Namen übernommen. Die Zigarettenmarke, die man raucht, während man Swing-Golf spielt. Bei dem Pall Mall haben die ja mit diesen, das ist ein bisschen, schaut eher aus wie Crockett, wo sie mit diesen quasi wie soll ich sagen, Gummihämmern mit langem Stiel da klopfen. Ja, hast du, also ich habe das noch nie gesehen, ehrlich gesagt. Also ich kenne nur diese Freizeitsets für 1995 bei Chibo. Meinst du jetzt halt von Paul Mall? Ja, genau die. Ja. Nee, diese Crockett-Dinger, wo man halt irgendwie durch so Tore irgendwelche Bälle durchschießt. Ja, ich glaube, in meiner Kindheit hatte mal irgendeiner von Freunden hatte mal eins und da haben wir halt im Karten so ein bisschen damit rumgeholzt, aber ich glaube, wir haben mehr Unfug getrieben, als durch die Dinger zu treffen. Die heimische Grafschaft umgepflügt. Also der Wastler hat diesmal übrigens seine Zettelwirtschaft vollkommen digitalisiert, aus Angst, dass er hier sein Manuskript nicht lesen kann. Im Schwarzlichtraum. Also es ist wirklich finster. Ich bin überrascht, wie dunkel es wirklich ist. Kein Wunder, dass ich 6 Schläge gebraucht habe. Ich kann mich nicht an diese Farbgebung gewöhnen. Ich habe Angst. Das Witzige bei so Sachen ist immer, wie die dann ausschauen, wenn es mal hell ist. Das ist wie wenn du in der Disco morgens das Licht anmachst. Das widerlicher geht's eigentlich immer kaum. Als nächstes kommt, glaube ich, wie heißt das Ding? Salto. Also das ist ein Looping, den der Ball jetzt beschreiben muss. Der Wastler hat natürlich die Liste der spannenden, die Liste der genormten Minigolfbahnen. Vielleicht sollten wir das noch erklären. Also es gibt insgesamt 25 fixe Minigolfkurse, richtig? Ja, also pro Bahn sind es 18 und du hast bis auf den Blitz und den rechten Winkel, sonst kannst du mehr oder weniger frei wählen, welche du zusammenstellst, die dann aber, glaube ich, wiederum im Regelfall trotz allem in einer gewissen Reihenfolge sind. Okay. Wir befinden uns jetzt gerade am Salto. Kostet Edelstahl pulverbeschichtet oder Natur 469 Euro? Ja, oder Standard verzinkt 298 Euro. Ich glaube, die haben sich hier für eine ganz billige Variante da wetterfest entschieden. Richtig. Und dunkel. Und dunkel. Jetzt bist du nervös, wo du so weit vorne bist, gell? Versuch 3. Versuch 4. Du schielst doch. Also der Wastel hat es nicht geschafft. Wie gewonnen, so Zerron. Gerade noch weit, weit unerholbar in Führung. Jetzt kommt der Jens wahrscheinlich mit einem Schlag. Schönes Ass, einmal durchgezimmert. Ich versuche mal die Bahn zu beschreiben, damit man sich den Salto vorstellen kann. Jeder kennt das. Es ist eigentlich so ein Looping in der Mitte, bloß hier ist er, glaube ich, schon ein bisschen ausgeleiert. Meine Fresse. Der zischt aber durch hier. Da wird einem ja Angst und Bange. Und der Jens mit dem ersten Schlag schön durchgelegt. Und jetzt direkt der Zug zum Loch. Schön sanft ausgeholt. Knapp vorbei. Wir warten auf den Rebound. Ach, liegen geblieben. Ich glaube, der Ball ist einfach zu stumpf. Zu weich. Ich glaube, ich habe einfach irgendwie immer zu viel Angst, dass ich aufs Loch genau drauf ziele und weil es zu fest ist, das Teil wieder raushüpft. Keine Angst vor kleinen Bällen, sage ich da. Juhu! Beim vierten Schlag drin und somit haben wir fast bei Gleichstand. Bitte. Du hast recht, ich schiel wirklich schon. Der Jens als langjähriger PGA-Profi. Ja, genau, als PGA-Profi, als Mitglied der monetären Zunft schreibt für uns. Er ist Schultheiß und Prokurist, danke. Jetzt bin ich im Flow, jetzt muss ich weitermachen. Okay, der Jens macht weiter. Einmal drüber, schön, aber schön vorbei. Uiuiuiui, jetzt auch noch raus. So, Minigolf hat sich ursprünglich aus, wie der Jens schon sagt, aus diesem Pai Mai entwickelt. Oh, mit dem dritten Schlag rein. Das hat er schön gemacht. Und im engeren Sinne bezeichnet es die Variante, die auf den Anlagen des Schweizer Gartenarchitekten Paul Bonny gespielt wird. Der hat das 1954 in Ascona am Lago Maggiore die erste genormte Minigolfbahn eingeführt und sich die auch patentieren lassen. Und diese Bahnen sind so konzipiert, dass man zumindest rein theoretisch jede Bahn auch mit einem Schlag, also einem Ass, spielen kann. Aber ist dann später eigentlich erst mit fortschreitender Technik, besseren Schlägern und so, wirklich erst in den 70er Jahren so wirklich realisiert worden, dass die Bahnen auch mit durchgehend einem Schlag gespielt worden sind. Ich fordere übrigens, dass Minigolf jetzt endlich mal in den Zirkel der olympischen Sportarten aufgenommen wird. Golf wird interessanterweise 2016 wieder olympisch. War 1900 und 1904 schon olympisch und jetzt 2016 wird es wieder aufgenommen. Der lange Atem gewinnt. Der lange Atem. Und? Golf wird übrigens versehentlich manchmal für den weißen Sport gehalten. Ähnlich wie Segeln ist es aber beides nicht. Der weiße Sport ist Tennis. Weißt du, warum es der weiße Sport ist? Wegen der Kleidung. Man muss 90% weiße Kleidung tragen. Und das ist dadurch entstanden, dass man früher beim Tennis einfach viel geschwitzt hat und weiß, die wenigsten Schweißflecken sichtbar darlegt. So, ja, Wastel. Dann will ich mich auch mal versuchen. Wo ist mein Ball? Hier? Ja, das ist der echte Profi, ja. Eigener Schläger, eigener Ball. Schön in der Hosentasche gewärmt, um die richtigen Sprungeigenschaften zu haben. Eine wunderbare Stellung von Wastel, wie er da den Ball am Loch vorbeischlägt. Ein bisschen mehr Schmackes, Wastel. Oh, zwei Schläge. Hervorragende Performance an Loch Nummer 3. Aber wir liegen zum Glück noch nah beieinander. zwei Schläge Differenz nur, es ist also noch nichts verloren. Der Jens hat gerade schon gesagt, er freut sich schon total aufs Netz. Wir vermuten, dass das die Weitschlagpiste darstellen soll, aber ich glaube, die richtige Weitschlagpiste, das ist echt so ein Teil, wo du voll durchholzen kannst. Ich habe übrigens gehört, dass Minigolf mittlerweile auch schon im Schulsport betrieben wird, mit Tennisbällen und Hockeyschlägern. Und die bauen aus Turnmatten, bauen die Hindernisse, wo du dann rauf und runter spielst. Ah, okay. Ja, und so wahrscheinlich so Sprungkästen. Nein, es hat doch immer von diesen... Hattet ihr nicht auch in der Turnhalle diese Dinge, wo du die Reckstangen, diese Vertikalstangen rausfasst? Wahrscheinlich, wenn du da bloß den Deckel runter tust, kannst du da auch reinpatten. Ja, gute Idee. So, also der Wastl macht dann jetzt weiter, Bahn Nummer 4. Also der Wastl ist jetzt nicht... Ja, du musst wieder zurück. Der Wastl ist nicht durch das Hindernis gekommen. Es ist auch so ein bisschen Glück dabei beim Minigolf, ja. Aber das Glück ist ja bekanntlich mit den Dummen. Tüchtigen. Erst rechts, dann links, dann rechts, dann links. Wir hätten für die U-Boot-Folge hierher gehen sollen. Das ist ein wunderbares Ping-Signal. Ping! Ping! Bastel, geben Sie mir nur ein Ping. Ich notiere 7. So, schauen wir mal, ob der Jens das besser macht. Der Angeber. Er steht schon da wie eine Mischung aus James Bond und Steve McQueen. So, wir pingen hier fröhlich weiter. Also, ich weiß nicht, Jens, ob du dir so Minigolf-Europameisterschaftsvideos oder so angeschaut hast. Weltmeisterschaft. Natürlich. Oder Weltmeisterschaft. Also dagegen, das ist überhaupt nicht zu vergleichen mit dem, was wir hier treiben. Weil die schneiden dann mit Efe und hin und her und rund und um die Kurve über die Bahn drüber. Also ich kann das nur empfehlen, einfach bei YouTube mal suchen. Und fast hätte er den Aquädukt überschritten. So, der Jens spielt hier mit einer Kugel, die irgendwas zwischen 37 und 43 mm Durchmesser hat. Und irgendwas zwischen 32 und 150 Gramm wiegt. Also 150 Gramm ist dann, glaube ich, schon ein ganz schöner Eumel. Ganz stark. Also jetzt direkt einlochen. Ja, da könnte ich noch einen aufholen auf dem Wastl. Aber schafft er nie. Schaffe ich nie. Ich notiere 7. Der Jens notiert 7. Die Härte der Bälle übrigens in Shore liegt in einem Bereich zwischen 25. Dann sind die ziemlich weich und wie Gummi kann man schon fast sagen eigentlich. Und ziemlich hart bei einer Shore von 100. Und das hat halt dann starken Einfluss auf das Laufverhalten, davon, wie stark er von der Bande abprallt, ob der Einfallswinkel von der Bande gleich der Ausfallswinkel ist und so weiter und so fort. Und es gibt da echt so Spieler, die schleppen da so 100 Bälle mit und haben da so einen Thermokoffer, ein bisschen runterkühlen, ein bisschen aufwärmen, ein bisschen nachfeilen, für Regen vielleicht irgendwie, keine Ahnung, mit mehr Grip oder was. Dazu 2 Punkte von mir. Wenn ein Ball überhaupt nicht mehr springt, also keine Elastizität hat, wird er als tot bezeichnet. Und? Hat es mit Rehen übrigens gleich. Und es gibt einen magischen Minigolfball, den Deutschmann 83. Oh. Oder wie auch genannt wird, der Deutschmann 083. 83 Gramm schwer. So schwer wie kein anderer Minigolfball jemals wieder nach ihm, wird nicht mehr hergestellt, weil nämlich in dieser Gummimischung Zink eingearbeitet ist. Das ist mittlerweile nicht mehr, also gesetzlich nicht mehr erlaubt. Und deswegen ist der Deutschmann 83 so der schwerste und am stabilsten laufende Ball. Auf dem freien Markt werden 200 Euro für den bezahlt. Für einen Ball? Für den Deutschmann 83. So, Wastl. Bahn 5. Der rechte Winkel. Ich glaube übrigens, die Bälle, die sie uns hier gegeben haben, sind alle tot, weil meine springen überhaupt nicht von der Bande ab. Ich notiere eine 2. Ich meine, es war knapp am Ass. Nicht schlecht. Das Wort Golf übrigens leitet sich wohl vom niederländischen Kolf ab, was so viel wie Kolben oder Schläger heißt. Also das deutsche Wort Kolben, würde ich sagen, ist da auch direkt im Zusammenhang. Und es wird gesagt, dass es weiterhin vom lateinisch Clava, der Knüppel, auch käme. Sich davon ableiten würde. Dann lass uns mal eine Runde knüppeln. Mini-Knüppeln. Ich sehe schon, das hier ist eine Bahn, da kann man eigentlich nur verlieren. Entweder du schaffst es in ein oder zwei Schlägen oder du blamierst dich halt. Also auch eine 2 für den Wastel. Der übrigens heute wieder sein Jethro Tull T-Shirt trägt. Ja. Wir werden nur nachher ein Foto von uns machen mit gekreuzten Schlägern und das stellen wir dann auch online ausnahmsweise mal. Wir sind jetzt gerade von dem Tisch mit, ich glaube, 8 leeren Chips-Schalen zu dem Tisch mit 8 leeren Longdrink-Gläsern gewechselt. Ich glaube, es war ein Kindergeburtstag, der hier war. Ja, möglich ist alles. Sie haben zumindest auch Leuchtstrohhalme, das ist schon mal was. Außer der, die mit Alkohol, die haben keinen Leuchtstrohhalme. Jens, da ist noch was drin, probier doch mal. Ah, eine gute Idee. Wo ist mein Schläger? Hier. Ah, danke. So, wir kommen jetzt zu einer ganz interessanten Bahn. Die hat nämlich kein Loch im eigentlichen Sinne, sondern die hat oben, wie soll ich das beschreiben, sein kleines Dreieck, wo man muss eine schiefe Bahn hochspielen und oben quasi um die Kurve rum, dass er in diesem Dreieck drin landet. Bin ich mal gespannt, wie der Jens das meistert. Ich werde mir das anschauen, wie du das meisterst, weil du hast ja den ersten Schlag. Ah ja, ich fange. Und dann werde ich genau das Gegenteil machen von dem, was du machst. Ich sehe schon, das ist keine leichte Bahn hier. Ich muss mal meinen Ball schnell in die Tasche tun. Ich habe nämlich... Ja, jetzt hat er mal ganz anderen Winkel probiert, der Wastel. Ich habe in einem Film, dem Film Ball of Fame. Balls of Fame ist auch ein Film, aber den schaue ich mir nicht an. Also ich habe ja jetzt was ich eigentlich noch erzählen wollte. Ich habe den Film Ball of Fame gesehen. Das ist so ein 11 Minuten Kurzfilm über Minigolf-Profis. Ja. Und da geht es eben um die unterschiedlichen Bälle, die so ein Minigolfer zur Verfügung hat. Du hast ja vorhin schon darüber berichtet. Und der Trick ist eben dieses Anwärmen oder Abkühlen des Balles. Ich habe jetzt meinen mal angewärmt in der Hosentasche und schau mal, wie sich das auf seine Bounce-Eigenschaften auswirkt. Schauen wir mal, ob er jetzt die Profi-Tricks sich rausgeholt hat. Ein bisschen spielen muss man schon auch noch können. Tja. Der erste war schon mal zumindest schön zentral in die Mitte über Bande, leider nicht rein. Ja, hatte schon auch viel Schönes, kann man machen, bringt aber nichts. Ja, das ist nicht schlecht. Ich denke, es liegt vornehmlich daran, was der Jens den Ball angewärmt hat. Den werde ich mal meinen jetzt auch gleich in der Hosentasche versinken. Was man vielleicht zu den Bällen noch sagen kann, ganz früher wurde mit Featheries gespielt, das waren mit Federn gefüllte Lederbälle. Später dann mit Gutterperchers, das waren quasi richtige Kautschukbälle, aus dem Saft des Gummibaums gerollt. Und mittlerweile haben wir eigentlich Bälle, die innen drin so eine Weich-PVC-Kautschuk-ähnliche synthetische Masse haben und außenrum quasi auch so eine Hart-PVC-Hülle. Die Dimples, also diese kleinen Vertiefungen drauf, die sind auch erst in den 40er Jahren, glaube ich, eingeführt worden. Also die hat es auch noch nicht immer gegeben. Und man durfte früher sogar beim richtigen Golf den Ball des Gegners auf dem Green gar nicht wegtun und ersetzen, sondern man musste immer drum rumspielen. Das ist aber auch dann ziemlich bald eigentlich wieder weggefallen. Okay. Und da ist das Ding drin. Schön mitten ins Netz gezimmert. Das Runde muss ins Runde. Meinst du, man kann mit Minigolf Frauen rumkriegen? Umbringen vielleicht auf jeden Fall, mal aber rumkriegen. Ich weiß nicht, ist das eine Trendsportart? Trendsportart nicht, aber es gibt diverse Szenen in Comics, um genau zu sein, in den Simpsons, die erklären, wie der Bart entstanden ist. Ach, jetzt bin ich mal gespannt. Beim Adventure-Golf in der Windmühle, da hat nämlich der Humer als, ich glaube, irgendwie Putzer auf dem Adventure-Golfplatz gejobbt und Marge hat ihn abends abgeholt und dann haben die ein kleines Techtelmechtel in so einem Windmühlenaufbau gehabt und daraus ist der gute Bart entstanden. Ja, nicht schlecht. Es gibt auch noch eine Szene, wo ich glaube, Homer will mit Ned Flanders irgendwie zum Golfen gehen und fetzt hinter ihm her und hängt sich dann mit dem Golfschläger irgendwie an die Stoßstange hinten dran. Lady! Terminator. Das ist die Terminator-Verfolgungsszene aus Terminator 3. Knapp daneben. Oh, ich glaube, jetzt ist die Bahn im Eimer. Yeah! Versuch Nummer 6. Eingelocht. Eingenetzt. Also Zwischenstand nach Bahn Nummer 7. 6 waren das, ne? Also, wir zählen. 33 Versuche für den Wastel. 29 für mich. Das Fiese an so Party-Minigolfbahnen ist ja auch der Eurodance, der aus den Lautsprechern kommt. Man spricht beim richtigen Golf, nämlich je nachdem, wie viele Schläge man braucht, von einem Ast oder einem Hole-in-One, von einem Par, wenn man genau die Anzahl der vorgegebenen Schläge braucht. Wenn man da drüber ist, dann spricht man von Boogies, Double Boogies und Triple Boogies. Und wenn man drunter ist, mit einem drunter von einem Birdie, mit zwei drunter von einem Eagle und mit drei drunter von einem Condor. Echt? Und diese Kondore sind eigentlich nur üblich bei Par-6-Bahnen. Es gibt einige Bahnen, weltweit in Deutschland sind es, glaube ich, 2 oder in Europa 2. Das sind Par-6-Bahnen. Die sind über 670 Yard, glaube ich, lang. Und im Zuge dessen wird beim Golf ja auch gerne vom Handicap gesprochen. Und das ist eigentlich dazu da, um unterschiedlich starke Spieler in ihrer Spielstärke miteinander vergleichen zu können. Das heißt, du hast quasi, du schaust halt so grob gesagt, wie oft du welche Bahn oder wie viele Schläge du brauchst. Je nachdem, wie viel über oder unter Paar das ist, im Gegensatz zur Bahn, hast du dein Handicap. Im Regelfall steigst du damit minus 54, glaube ich, ein und dann kannst du dich langsam hocharbeiten. Und ein guter Spieler, bei dem dieses Handicap gibt dann quasi die Zahl an, welche du von deinem Ergebnis, die du auf einer anderen Bahn, wenn du gegen einen anderen Spieler spielst, abziehen musst. Also wenn ich jetzt ein Handicap von minus 7 habe und du hast eins von minus 9, dann darfst du vom Endergebnis von dir 9 abziehen, ich 7. Und da wird aber natürlich im Golfsport, nachdem das schon recht prestigeträchtig ist, auch gerne mal beschissen. Da wird nämlich dann einfach mal schlecht gespielt, um das Handicap möglichst hochzuhalten, damit man möglichst viel beim großen Turnier abziehen darf. Oder es gibt andersrum, dass man eigentlich nur gute Spiele zählen lässt, um nach außen hin ein möglichst gutes Handicap irgendwie zu haben. Ja, wir machen sowas natürlich nicht. Wir sind faire Minigolfer. Wir haben beide ein ordentliches Handicap. Ja. Durst. Ich glaube ja, dass durch das Trinken von Zielwasser sich unsere Performance verbessern wird. Wastel, ich habe übrigens 2 Schläge gebraucht. Es war aber pures Glück und Zufall. Oh, elegant rüber über den Berg. Und jetzt ist der Ball auch schon im Zielbereich. Hervorragend, auch 2 Schläge vom Wastel. Wo wir jetzt so viel über Bälle geredet haben, werde ich mal einen Link posten, und zwar zu einer Balldatenbank, die von 2 verschiedenen Vereinen gepflegt wird. Und da könnt ihr euch dann anschauen, was es für unterschiedliche Bälle alle gibt und eure Minigolf-Ballsammlungen dann auch komplettieren. Es ist übrigens verboten, den Ball quasi während dem Spiel zu beeinflussen, während der Ball am Rollen ist und auch von außen irgendwie beeinflussen. Das Einzige, was wirklich erlaubt ist, sind so Windabschottungsbanden. Die werden so ums Loch rum gebaut bei den Profispielern, damit da nicht durch den Wind da ein großer Verzug entsteht. Mädchen. Also richtige Golfer lachen die da raus. Outdoor-Sport ist Outdoor-Sport, da muss man mit Wind leben können. Ja, allerdings. Ich würde ja mal auf... Kreuzfahrten werden jetzt wieder so modern. Ich würde ja, wäre mal durchaus interessiert, so auf Hochseeschiffen zu golfen. Zu Cross-Golfen und dann einfach Bälle ins Meer oder wie? Das ist, glaube ich, gar nicht so unüblich. Das ist gleich mit Tontaubenschießen oder so. Hast du schon mal Cross-Golf gespielt? Nee, leider noch nicht. Wir hatten das, als das so auf dem gefühlten Höhepunkt war, hatten wir das immer mal vor, aber irgendwie hat es nie jemand in die Tat umgesetzt. Also ich habe, wie ich in Schweden damals war, haben wir in so einem Charity-Laden für 1 Euro einen Golfschläger uns gekauft, mein Mitbewohner und ich. Und dann halt so einen Satz gebrauchte Bälle und dann haben wir halt im Park ungefähr auf alles gespielt. Ah, doch, das haben wir auch mal gemacht. Einkaufswagen, Torpfosten, die Kinderrutsche und so weiter und so fort. Das war eine Heidengaudi. Ein paar von den Kindern stehen heute noch nicht. Ja. Es gibt übrigens eine Golfart, das Hickory-Golf, Jens. Das wird auch sehr beliebt. Ich glaube, dass man das durchaus als das Steampunk des Golfes bezeichnen kann. Da wird nämlich in so viktorianischen Kostümen gespielt und mit so altertümlichen Schlägern aus Holz. In Deutschland sind dafür eigentlich nur Schläger, die vor 1920 gebaut worden sind, zugelassen. Ah! Das gibt's doch nicht! Der Ball will einfach nicht durch, das Runde will nicht durch das Eckige. Mittendurch und voll ins Loch. Also es ist durchaus, besteht echt die Möglichkeit, das mit einem Mal hinzukriegen. Ja, wenn man durchkommt, dann hat man eigentlich schon fast ein Ass. Jo. Ich notiere mal eine 6 bei mir. Es ist interessant, was für ein Glücksgefühl auch noch beim 6. Schlag, den man vollführt, entstehen kann, wenn man dann einlocht. Ich muss noch mal eben meine Zettelwirtschaft auspacken. Mit dem 3. Versuch schafft der Wastel es an, auch dem 3. Hindernis vorbeizukommen und hat jetzt die Chance einzulochen. 4. Versuch, hervorragend. Das war mal eine Performance, ja? Eine Demonstration sozusagen. Hast du eigentlich schon den Blitz gesehen hier? Soll ich dir was sagen? Das ist keine offizielle Minigolfbahn. Das hier ist keine offizielle Minigolfbahn, die haben den Blitz nicht. Ich glaube, wir werden die mal beim Deutschen Minigolfverband hier anzeigen, ja? Sehr unlauterer Wettbewerb. Ja. Jetzt wird es mal langsam Zeit für ein Ass, oder? Ja, jetzt kommt das Labyrinth, Jens. Da kannst du jetzt mal richtig Punkte ergeben. Ich glaube, ich habe übrigens meinen Schlag gerade noch nicht eingetragen. Oh, beim ersten Mal! Meine Damen und Herren, es ist ein kleiner Schritt für einen Menschen, aber ein großer Schritt für die Menschheit. Sie wurden soeben Zeuge eines Asses von Jens Fischer im Minigolf. Auf der Bahn das Labyrinth. Ich fühle mich so erhaben. So, jetzt sind wir ganz allein. Ich glaube, Minigolfsport ist ein bisschen auf dem absteigenden Ast. Die haben vielleicht das gleiche Problem wie die Funkamateure. Die Minigolfer? Ja. Naja, ich glaube, es ist einfach heute auch Montagabend. Jeder ist ein bisschen verkatert, wahrscheinlich vom Wochenende. Vielleicht ist auch Indoor-Minigolf nicht unbedingt die beliebteste Sportart der Welt, da hast du auch recht. Ja. Ich habe übrigens was gefunden für richtige Golfer, falls es uns jetzt hier auch etwas drücken würde, das ist der P-Club. Das ist ein Golfschläger für den etwas älteren Herrn mit Prostatabeschwerden. Wenn du halt mitten in der Bahn dich nicht mehr in die Büsche schlagen willst, schreibst du das Deckelchen drüber, runter, hältst den Loch rein und lässt einfach laufen. Das verlinken wir, würde ich sagen, ja? Ja, ganz sicher. Am besten fand ich ja dieser Verkaufsclaim. Wenn es sie drückt und sie bieseln müssen, dann ist es doch total embarrassing, sich ins Gebüsch zu schlagen. Nehmen Sie doch den Golfschläger und halten Sie ein Handtuch drüber. Oh Gott, jetzt haben wir hier Roxette in der Eurodance-Version. Aua, aua, aua. Also liebe Zettelwirtschaft-Hörer, ich möchte mich hiermit formal entschuldigen für die schlechte Musik im Hintergrund. Wir können wirklich nichts dafür. Dieses Etablissement scheint irgendwie auf so Eurodance-Partybucke zu stehen. Es ist irgendwie stimmig scheiße. Also alles irgendwie so ein bisschen hässlich. Aber mein Gott, hat auch eine gewisse Ästhetik, ja. Ich habe zum Beispiel, um nochmal auf richtiges Golf zurückzukommen, einen elendig geiles Loch gesehen. Und zwar in Südafrika. Ist es, du spielst von einem, die bringen dich vom Golfplatz aus mit einem Helikopter oben auf einen Berg rauf. Und da oben ist der Abschlag. Und dann schlägst du runter und unten der Golfplatz, auf den du spielst, also das Loch, ist wie die Umrisse von Afrika geformt. Und das Green ist da, wo halt Südafrika ist. Und du spielst quasi über so eine Buschlandschaft drüber auf diesen Golfkurs runter, um dann einzulochen. Ich habe da ein Video dazu, das werde ich mal verlinken. Und das ist, also es gibt echt ganz abgefahrene Sachen. Es gibt auch so eine Rube Goldberg Minigolfkurs. Wobei ich meine, da in der Beschreibung gelesen zu haben, dass der mittlerweile zugemacht hat. Auch da das ist ich, schade. Ja, das also, ist wirklich schade. Der wäre aber auch in den USA gewesen. Also okay. Hätten wir schon einen Großausflug erstmal machen müssen. Mit Mann und Maus und Frau und Kind. Aber auch da werde ich dann ein kleines Video dazu verlinken. Freue mich drauf. So, Bahn Nummer 15, Wastel. Den Zwischenstand, den wissen wir gerade nicht, gell? Ja, ein Ass von Wastel. An der Mausefalle hervorragend. Diese Performance, dieser Stil. Quer durch die Mausefalle mit Bandencheck und allem Pipapo, was man braucht, um hier gut durchzukommen. Und der Ball landet mitten im Loch. Ah. Ich glaube, unser Soll haben wir erfüllt, oder? Ja, ich denke schon. Also wie meinst du, informativ oder an Punkten? Oder? Nö, nicht, dass jeder mal einen Ass schlägt. Ach so, ja, das auf jeden Fall. Ja, Jens, über eins habe ich mich noch informiert, nämlich über den englischen Rasen. Da ja Rasen auch zumindest beim richtigen Golf, jetzt weniger beim Minigolf, da wird es bestenfalls simuliert, beim richtigen Golf durchaus entscheidend ist, mit Fairway und Rough und so weiter und so fort. Rasen ist durchaus, sag ich jetzt mal, das unnützeste landwirtschaftliche Gut, das in Nordamerika angebaut wird, und das ist trotzdem dasjenige, das am meisten Wasser verbraucht. In Kalifornien wird mittlerweile dazu übergangen, Rasen nur noch bunt anzumalen, anstatt ihn wirklich zu wässern, aufgrund der hohen Dürre. Und ganz bekannt ist natürlich der englische Rasen. Und der englische Rasen, den sät man oberflächlich an, darf man nicht eingraben. Rasen braucht Licht zum Keimen. Lässt ihn auf circa 9 cm Höhe wachsen und mäht ihn dann auf circa 4 bis 5 cm runter. Und zwar in zwei Spuren, immer parallel zueinander. Einmal in die eine Richtung, dann im 90-Grad-Winkel zueinander. Und es gibt ja, der Rasen ist ja, wird ja auch dann immer mehr gehegt und gepflegt. Und wie bei so vielen Dingen im Profibereich gibt es natürlich auch viele verschiedene Rasenarten, die man wählen kann. Ich glaube zum Beispiel für die Allianz Arena wurde auch ein eigener Rasen kreiert aus verschiedenen Rasenarten. Aber für den englischen Rasen habe ich mir eine Empfehlung geben lassen, was man da hernehmen soll. Nämlich entweder den Schafschwingel oder den Horst-Rotschwingel. Das sind ganz beliebte und anscheinend gut zu verwendende Rasenarten für englischen Rasen. Schwingel kommt garantiert, das ist ein Fachbegriff wahrscheinlich für Stängel, oder? Wahrscheinlich irgendwie sowas. Aber ich sehe mich nächstes Mal schon im Baumarkt stehen und nach dem Horst-Rotschwingel zu fragen. Wobei seit 50 Shades of Grey kann man, glaube ich, im Baumarkt nach allem fragen, oder? Ja, da bin ich jetzt kein Fachmann dafür, aber ich kann mir sagen, ja, ich habe gehört, man kann. Ein Freund von mir braucht da mal was. Ja. Ich kenne da einen, der hat da. So, Wastel. So. Letzte Bahn, Bahn 18. Wie machen das die Engländer eigentlich mit den Tauben? Also, wenn sie ihren Rasen ansäen. Ja, die stellen da Vogelscheuchen auf, oder? Hast du schon mal eine Vogelscheuche? Also, außer als Deko-Element gesehen? Ja, wie man es nimmt. Also es gibt schon diese Balkonraben. Ja. Ja. Aber die sind ja hauptsächlich dafür, damit man nicht die Tauben hat, die einem irgendwie auf den Balkon scheißen, oder? Ja, klar. Aber ist ja im Prinzip trotzdem das Gleiche. Die Drei-Fragezeichen-Folge Nummer 32, Drei-Fragezeichen und der Ameisenmensch, heißt auf Englisch übrigens And the Sinister Scarecrow. Na. Was eigentlich auch logisch ist, weil es ja doch auch um eine wandelnde Vogelscheuche geht. So, letztes Loch, Jens. Also, jetzt voll dabei, Loch Nummer 18. Ein harter Minigolfabend geht zu Ende. Wastel konzentriert sich nochmal. Er gibt seine Gentleman-Beinstellung auf, steht ein wenig breitbeiniger da, was sich dann gleich in einem sehr viel kräftigeren Schlag äußert. Leider war der Schlag zu kräftig und der Ball geht leider am Ziel vorbei. Das Ziel besteht übrigens aus einem kleinen Kies, einer kleinen Kiesgrube in Form eines Gespenstes. Ein Blütenblatt, ja, richtig, genau. Exakt, ja, stimmt, das ist ein Blütenblatt. Und davor befindet sich eine kleine Rampe, über die der Ball dann in das Blütenblatt reinhüpfen muss. Ja, Wastel, das ist jetzt ein bisschen übermotiviert, oder? Jetzt hat er keinen Bock mehr, habe ich das Gefühl. Der Sportsmann konzentriert sich bis zum Schluss. Sagt es und trifft. So, schauen wir mal, ob der Jens zum Schluss noch einen Ass hinlegt. Der war drüber. Leider Gottes. Ich sagte, es sieht einfacher aus, als es ist, was eventuell für den ganzen Sport gilt. Ja, Minigolf meint man, dass es so ein bisschen wie Shuffleboard oder so, wahrscheinlich so ein Altherrensport ist. Da trifft er voll rein mit dem dritten Schlag. Wunderbar. Zeit für die Shampoos-Dusche. Nein, dass es so ein Altherrensport ist. Aber ich glaube, dass die Leute, die das so fast professionell machen, dass die da durchaus einen Haufen üben und auch wirklich da ihre kleinen und großen Tricks und so drauf haben. Also, ich ziehe Schlussbilanz. Zweiter Platz geht an den Wastel. Mit 78 Schlägen auf 18 Bahnen. Vorletzter Platz geht an mich mit 68 Schlägen auf 18 Bahnen. Ich rechne jetzt keine Durchschnitte aus, das kann jeder allein für sich zu Hause machen. Ja, ich glaube, wenn wir das jetzt runterrechnen und ordentlich runden, dann sind wir gleich gut. Pro Bahn. Ja, stimmt. Ja, wann? Können wir noch ein Abschlussbier trinken, oder? Ja, das werden wir jetzt, glaube ich, unten dann noch machen, soweit. Prost erstmal. Jawohl, Prost. Schön war's. Schöne Alternativzettelwirtschaftsfolge. Ja, hoffentlich. Ich hoffe, ihr habt genauso viel Spaß gehabt wie wir. Also wir wissen ja noch gar nicht so richtig, wie es geworden ist. Das werden wir jetzt erst dann in der Post-Production feststellen. Ja. Aber wenn das irgendwie halbwegs verständlich ist, glaube ich, könnte das mal eine schöne Folge geworden sein. Ich glaube auch, ja. Und wir hören uns dann wieder am, lass mich lügen, ich glaube 25. September. Ja. Da ist welcher Tag nochmal? Hast du das gerade im Kopf? Der Tag des deutschen Butterbrots. Des deutschen Butterbrotes. Genau. Genau. Und dann werden wir sehen, wer sich in der Geschichte alles schon mal eine geschmiert hat. Also eine Stulle, meine ich. Gut, in diesem Sinne blenden wir hier mal ein bisschen aus. Der Jens hat noch ein Outro. Ich dachte, ich gehe hier einmal noch in den Eurodance. Das gefällt dir eigentlich schon, ne? Ja, ein bisschen schon, ja. Ja. Gut. Ich glaube, dass man schlechten Musikgeschmack zwingend braucht in seiner Jugend, um guten Musikgeschmack später entwickeln zu können. Um wirklich die Spreu vom Weizen trennen zu können. Das halte ich für irgendwie esoterisches Musikgequatsche. Ja, ja, das kann natürlich auch sein. Das ist jetzt Zeit für einen neuen Podcast. Jawohl. So, in diesem Sinne, schönen Abend noch. Auf Wiedersehen. Bis bald. Ciao. Ja, da wären wir. Wir sind am letzten Loch. Du solltest deine Tanzschuhe auspacken. Sie trägt auf dem Platz viel Schmuck mit Glitzerstrass. Ja, sie ist die Minigolf-Disco-Queen. In Designer-Jeans, da steht sie auf dem Grün. Ja, sie ist die Minigolf-Disco-Queen. Sie ist schick und immer lässig und feminin, wie ein Model in einem Modemagazin. Und sie tanzt und singt, wenn sie den Schläger schwingt.